Methylendioxy-N-Methylamphetamin oder kurz MDMA ist der psychoaktive Hauptwirkstoff der Partydroge Ecstasy. Die Tabletten gibt es in allen möglichen Formen und Farben. Alle mit unterschiedlichen Zusatzstoffen und unterschiedlichem MDMA-Gehalt. Die einen im besten Fall die ganze Nacht wachhalten und im schlechtesten Fall in die Notaufnahme bringen. Die Wirkung setzt nach ca. 20 Minuten ein. Dein Gehirn schüttet große Mengen an Serotonin, Noradrenalin und Dopamin aus. Was das bedeutet? Dein Körper produziert pures Glück. Dazu steigt dein Blutdruck. Du bist wach, aufmerksam und extrem empathisch. Du erlebst alle Gefühle intensiver. Freiheit, Zärtlichkeit, Liebe. Und die Downsides? Naja, was glaubst du, wie du dich am nächsten Morgen fühlst, wenn dein Gehirn das gesamte Depot an Glückshormonen auf einmal verpulvert hat? Stinken morgen schon nach Bier. Sippe schön im Studio, bin ziemlich deformiert. 1 zu 2 und BAZ, ich glaub du hast kapiert. Wieder viel zu hacke, da hilft nur noch Kokain. Alle meine Brüder stinken morgen schon nach Bier. Ich hab wo heute 2, ich trinke Bier und schieb vom Bier. Jetzt im letzten Fall doch nicht befriedigt bei den Bier. Trinke Lippe, Wodka, Eier, zweimal Kacke, Bier. Alle meine Brüder stinken morgen schon nach Bier. Ich hab wo heute 2, ich trinke Bier und schieb vom Bier. Jetzt im letzten Fall doch nicht befriedigt bei den Bier. Ah!